Deswegen spielen wir jetzt Mein Hund raucht Zigaretten. Hätten wir sonst nicht gemacht. Das hab ich in der Zeitung gesehen. Dann aus mit einem Hunde. Doch, da war noch nicht. Raus wäre so eine Anstalt. Raus wäre das mit dem Blau. Raus wäre das so wie vom Menschen. Leute sagen Scheiße, es ist doch nur ein Tier. Wir nehmen den Ball auf die Rolle. Der Vortritt ist einer für. Wenn der Thron ist angeschlossen, dann hätte keine Lunge mehr. Es ist so ein Kompressor. Und das alles ohne Gewehr. Es sind auch so die Gefühle. Wir gehen an die Maschinen. Und die Gefühle gerne irren. Kohlen ist der Schlepp. Leute sagen Scheiße, es ist doch nur ein Tier. Zigaretten, das hab ich in der Zeitung gesehen. Es raucht mit einigen Kindern, da kann man nur stehen. Es raucht mir so eine Anstalt, es raucht mir das Militär. Es raucht mir Farb und Lacke, so wie von Menschen. Leute sagen Scheiße, es ist doch nur ein Kind. Wir nehmen weiter.